kleine Träne und dein letztes Wort gesagt. Viel zu schnell verstrich die Zeit bis zum heutigen Tag. Wir waren stets am Träumen, glaubten, dass dies ewig währt. Doch blieb uns nur die Zeit, die das Glück in deinem Leben.